aber mon cher ami, wie können Sie so ruhig sein? Dieses Monster Bonaparte ist schon in Österreich eingefallen und wer will sagen, ob nicht schon bald in Russland? Nein. Unser ruhmreicher Zar. In Anna Pavlovnas Petersburger Salon trifft sich die russische Aristokratie zur Soiree, während Napoleon mit seiner Armee immer weiter nach Osten vorrückt. Wer ist dieser junge Mann? Ich bin sicher, ihn nicht eingeladen zu haben. Ach, er ist ein Verwandter von mir, bedauerlicherweise. Graf Besuchows Sohn, sein leiblicher Sohn, natürlich. Hat er denn auch andere? In der Tat. Aber dieser hier liegt ihm besonders am Herzen, warum auch immer. Allein die Eröffnungsszene von Lev Tolstois 2000-seitiger Ilias Krieg und Frieden ist von einer literarischen Qualität und Vielschichtigkeit, die sich filmisch betrachtet als unübersetzbar erweist. Machen wir uns nichts vor. Der Begriff Literaturverfilmung ist eine Kontradiktion. Zum Serienstoff degradiert ist Tolstois Epos dann eben nur mehr Familiensaga plus Weltpolitik. Oder anders gesagt, Vanity Fair meets House of Cards. Und damit kennt sich keiner besser aus als der walisische Drehbuchautor Andrew Davis, der diese Mammutaufgabe übernommen hat. Du ziehst wirklich in den Krieg? Du hältst doch Napoleon nicht für den Antichrist wie die anderen. Es geht nicht um Napoleon. Also warum? Weil ich dieses Leben nicht mehr länger ertragen kann. Salons, Klatsch, Bälle, Abend für Abend Eitelkeit. Wie in den vorangegangenen Leinwandadaptionen konzentriert sich auch die sechsteilige BBC-Serie, eine angloamerikanische Koproduktion, auf die drei zentralen Figuren des Romans. Den traumwandlerischen jungen Grafen Pierre Besuchow, den melancholischen Fürsten Andrei Bolkonski und die lebenslustige Natascha Rostova. Natascha, ich kann nicht tanzen. Du kannst! Sieh auf mich! Also, was soll ich tun? Einfach so. Vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege werden die jungen Adeligen mit schicksalshaften Wendungen konfrontiert, während sich auf dem Schlachtfeld der russische General Kutusow und der französische Feldherr gegenüberstehen. Haben Sie meinen Befehl erlassen? Ja, Euer Gnaden. Wir erreichen morgen General Max Armee in Ulm. Von da aus werden wir Napoleons Vormarsch zurückschlagen. So Gott will. Krieg und Frieden filmisch neu erfinden kann auch die aktuelle BBC-Produktion nicht. Dafür haben King Vidor und Sergei Bondarchuk mit ihren monumentalen Technicolor-Streifen in den 50er und 60er Jahren gesorgt, in denen sie die Möglichkeiten und Grenzen einer filmischen Umsetzung bereits voll ausloteten. Für einen kleinen inhaltlichen Aufreger sorgte Andrew Davis allerdings, da er sich die Freiheit herausnahm, das Verhältnis der Geschwister Anatol und Helene Kuragin als inzestuös zu interpretieren. Hat Papa mit dir geredet? Worüber denn? Er will uns beide verheiraten. Mich mit Andrei Wolkonskis gottesfürchtigem Landeifer und Schwester. Ach, die würde gut zu dir passen. Und dich, Schätzchen. Mit wem? Rate. Keine Ahnung. Was würdest du denn sagen zu Pierre Besuchow? Du machst Witze. Trotz historischem Gewand ist diese Krieg- und Frieden-Adaption erfrischend zeitgemäß geraten. Der Look ist cool, die Schnitte schnell, die Kamera bewegt, die Ausstattung opulent und detailgetreu. Die Schlachtfeldszenen und Landschaftsaufnahmen an Originalschauplätzen beeindrucken. Die Dialoge sind leichtfüßig, das Schauspielerensemble jung und vielversprechend. Allen voran der Amerikaner Paul Dano als Pierre Besuchow, die Britin Lily James als Natascha und James Norton als Andrei. Und, ach so, diese Serie hat es übrigens geschafft, Tolstois Roman in Großbritannien zum ersten Mal auf die Bestsellerliste zu katapultieren. Und das ist vielleicht das Beste, was man von einer Literaturverfilmung erwarten kann.